Der Weg zurück zu deiner Tür. Kein anderer fiel mir nie so schwer. Ich fürchte jenen Moment, in dem mein Herz vor Schmerz verbrennt. Ich klopfe an, öffne, trete ein. Dein Auge ist leer, der Blick erkennt. Das Schlimmste, was schwirrt, das ist dein Nein. Das Schlimmste, was ist, ist der Moment. Die Liebe ist, was uns vereint und trennt im selben Augenblick. Ein letztes Mal sind wir vereint. Der Schmerz führt uns ans Tageslicht. Der Stahl ist hell und spendet Licht vom Widerschein der Klinge. Tod ist hier, tut seine Pflicht, auf dass er uns empfinge. Zum Leid, vom Leid zum Tod.